Kundgabe 1610. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.09.1940. Werdet wie die Kinder. Kinderglaube. So vernimm die Worte des Herrn. Werdet wie die Kinder, auf dass ihr eingehet in mein Reich. So ihr nicht den kindlichsten Glauben habet, werdet ihr schwerlich das Reich Gottes erringen. Denn ihr müsset annehmen als Wahrheit, was euch oft unbegreiflich erscheint. Und also müsset ihr glauben können wie die Kinder. Denn Gott und seine Herrlichkeit ist nicht zu fassen, sondern nur im vollsten Glauben als Wahrheit anzunehmen. Und so ist auch das Leben Jesu auf Erden eine endlose Reihe von Wundertaten gewesen, die nur in tiefster Gläubigkeit des Herzens bejaht werden können. Ansonsten sie als unmöglich erachtet und abgelehnt werden müssten. Doch der kindliche Glaube hält alles für wahr, was von Gott verkündet wird. Der kindliche Glaube zweifelt nicht und grübelt nicht. Und so soll der Glaube sein, um Gott und sein Wirken vertreten zu können vor aller Welt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was er will, das geschieht. Und so er von den Menschen tiefen Glauben fordert, dann will er bedingungslos seine Liebe, Allmacht und Weisheit anerkannt wissen, die alles vollbringen kann. Der tiefe Kinderglaube fragt weder wie noch warum. Für ihn gibt es nichts Unmögliches, keine Begrenzung und keine Unwahrscheinlichkeit. Und so soll euer Glaube beschaffen sein, auf dass Gott selbst seine Freude an euch hat. Dann aber stehen euch die Pforten des Himmels offen, denn so wie ihr glaubt, könnet ihr eingehen in das Reich Gottes. Und so wie ihr glaubet, gibt es keine Schranken mehr, denn die Gläubigkeit des Herzens ruft alles Geistige herbei und ihr werdet wissend. Was euch vorher nur Glaube war, wird euch nun augenscheinlich. Ihr seid durch den Glauben zum Erkennen gekommen und was ihr erkennt, ist für euch zum Beweis geworden, dass euer Glaube recht war. Es ist euch das Wissen darum gegeben worden, ohne dass ihr grübeltet und fragtet, euer Glaube hat es euch vermittelt. Und ihr nehmt nun Kindern gleich alle Gaben dankend aus des Vaters Hand entgegen. Ihr zögert nicht, es anzunehmen, weil ihr im tiefen Kinderglauben von Gott nichts anderes als tiefste Wahrheit erwartet. Und so setzet ihr den Vermittlungen keine Hindernisse entgegen, wie der zu schwache Glaube ein solches Hindernis ist. Tiefster Glaube und tiefe Liebe zu Gott trägt euch die ewige Herrlichkeit ein. Darum werdet wie die Kinder, auf dass euch das Reich Gottes nahe ist. Amen.